Essen und Evolution. Paleo-Diät oder vegan? Es kursieren viele Ideologien rund um das Essen. Der moderne Mensch ist ein Allesesser. Die Frage aber, was unsere natürliche Ernährung eigentlich ausmacht, wird je nach akademischen Moden immer wieder anders beantwortet. Was ist wissenschaftlich gesichert? Unsere engsten Verwandten, die Primaten, haben sich in den Baumkronen eine ökologische Nische erobert und sich dort unter den Bedingungen des Nahrungsangebots physiologisch entwickelt, mit Greifhänden, die nach Zweigen angeln konnten, und mit Augen, deren ausgeprägtes Farbsehen und Tiefenwahrnehmung die Suche nach Früchten und frischen Blättern erleichterte. Gleichzeitig halfen soziale Entwicklung und Lernvermögen, die Suche nach Nahrung zu optimieren. Affen sind Vegetarier, aber wenn sie in den Baumkronen auf Insekten oder andere Kleinsttiere stoßen, sind sie keine Kostverächter, denn diese Beute enthält Proteine, die aus Pflanzen nur mühsam zu gewinnen sind. Einzelne Affenstämme haben je nach Lebensraum unterschiedliche Verdauungssysteme ausgebildet, die ihnen zum Beispiel erlauben, harte Blätter und deren Zellulose zu verdauen. Andere Primaten aber sind neue Wege gegangen. Sie haben sich auf eine sehr selektive Suche nach hochwertigen Nahrungsmitteln spezialisiert und dabei besonders soziale Fähigkeiten und ein leistungsfähigeres Gehirn entwickelt. Haben ähnliche Ernährungszwänge auch die Evolution des Menschen beeinflusst? Einer der ersten Hominiden, der Australopithecus, lebte vor mehr als 4,5 Millionen Jahren in Afrika. Er ging bereits aufrecht, doch sein Gehirn war nicht viel größer als das der heutigen Menschenaffen. Er besaß kräftige Backenzähne zum Zermalmen von Pflanzenteilen. In der folgenden Eiszeit jedoch machten viele der geschlossenen tropischen Wälder einer offenen, baumbestandenen Savanne Platz. Der Australopithecus starb aus, vielleicht weil er mit den damals sich rasch entwickelnden Huftieren um die pflanzliche Nahrung konkurrieren musste. Das Gehirn des darauf folgenden Homo habilis war schon deutlich größer und in der Folgezeit entwickelte es sich immer weiter, bis hin zu dem des anatomisch modernen Menschen. Die Basis dafür aber war eine besondere Fähigkeit der Primaten, sich an Ernährungsanforderungen mit immer besseren Gehirnleistungen und verändertem Sozialverhalten anzupassen. Als die Beschaffung von wertvoller Pflanzennahrung aus klimatischen Gründen immer schwieriger wurde, begannen die frühen Hominiden mehr und mehr Fleisch zu essen und in Arbeitsteilung unterschiedliche Nahrung zu jagen und zu sammeln. Die amerikanische Anthropologin Catherine Milton hat das Verdauungssystem von Primaten mit dem des Menschen verglichen. Dabei zeigte sich, dass auch der Mensch immer noch für ein Leben in den Baumkronen ausgelegt ist, da er mit Hilfe von Bakterien Ballaststoffe aus Früchten verdauen kann. Aber auch Affen fressen zum Beispiel Insekten, wenn die Früchte saisonal knapp sind. Dann beschleunigt sich auch ihre Darmpassage. Das Gehirn des Menschen ist in hohem Maße durch seine Fähigkeit gefördert worden, zu jagen und dabei möglichst energiereiche, faserarme Nahrung aufzutreiben. Sein Verdauungssystem hat sich angepasst. Was bewirkt Fasten? Jede Änderung in unserem Nahrungsverhalten hat körperliche und psychische Folgen. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs führte die Universität von Minnesota in den USA an 36 Freiwilligen eine Hungerstudie durch. Ziel war, die Folgen der zu erwartenden Hungerkatastrophe im kriegsgebeutelten Europa zu verstehen und Wege der Aufbauernährung zu testen. Nach 24 Wochen extremer Kalorienreduktion hatten die Probanden im Schnitt ein Viertel ihres vorherigen Körpergewichts verloren. Das Experiment zeigte aber auch, dass Fasten zu deutlichen Veränderungen vieler Körperfunktionen führt. Bereits nach einem Tag des Hungerns werden die Zuckerreserven in der Leber abgebaut. Der Körper wird mit Stresshormonen wie Adrenalin und Cortisol geflutet. Er beginnt, Eiweiß aus Verdauungstrakt und Muskulatur zu verstoffwechseln. Nach 15 Stunden ohne Nahrung beginnt der Fettabbau im Körper, um die Energieversorgung von Herz und Hirn zu sichern. Dabei entstehen Ketone, bei Fastenden werden sie als Mundgeruch auffällig. Fasten als freiwilliger Nahrungsverzicht ist Teil religiöser Praktiken in allen Teilen der Welt. Ist es ein dem Körper fremder Vorgang, der nur kulturell überformt wird? In der Tierwelt ist es das vorrangige Ziel, Nahrung aufzunehmen. Das kann fast rund um die Uhr geschehen, wie bei vielen Wiederkäuern, oder nur alle paar Wochen, wie beim Krokodil. Wenn Tiere fasten, geschieht das, weil die Umweltbedingungen sie dazu zwingen. Den Braunbären zum Beispiel, der sich in den Winterschlaf begibt, weil das Nahrungsangebot knapp wird. Oder den Skorpion, der sich vor der Kälte des Winters in eine todesgleiche Starre flüchtet. Bei manchen Tieren schaltet die Verdauung quasi auf langsam um, um große körperliche Strapazen auszuhalten, bei denen sie nicht fressen können. Etwa bei der Pfuhlschnepfe, die jeden Winter von Alaska bis ans andere Ende der Welt fliegt, nach Neuseeland. Für die 11.700 Kilometer braucht sie 9 Tage, die sie ohne jede Nahrungsaufnahme zurücklegt. Betagte Aale schwimmen ohne zu fressen 6.000 Kilometer von Europa aus durch den Atlantik in die Sargassosee, um dort ein letztes Mal abzuleichen und dann zu sterben. Ihr Verdauungssystem bildet sich davor zurück. Und Zecken kommen bis zu 2 Jahre ohne Nahrung aus, bis sie endlich einen Wirt finden, bei dem sie Blut tanken können. Danach paaren sie sich, legen Eier und sterben. Freiwilliges Fasten ist in der Tierwelt jedoch unbekannt. Stattdessen bestimmen Nahrungskonkurrenz und Futterneid das tägliche Leben. Auch beim Menschen ist Essen ein soziales Ereignis. Nahrungsänderungen wie bestimmte Diäten oder Fasten haben einen hohen emotionalen Wert, aber eine geringe wissenschaftliche Grundlage. Dies zeigt sich auch in dem besonders hohen Placebo-Effekt bei Ernährungsstudien. In einer großen Studie an 4.000 Berlinern führten fast 35% der Teilnehmer nahrungsbedingte Beschwerden an. Aber nur bei 3,6% der Probanden ließen sich tatsächlich Unverträglichkeiten oder Allergien bestätigen. Berichte über positive Auswirkungen eines therapeutischen Fastens basieren im Wesentlichen auf Ergebnissen in Experimenten mit Zelllinien. Deren Übertragung auf das Organ, geschweige denn den Menschen, erscheint uns eher fraglich. Bestätigt ist dagegen, dass eine kalorische Unterversorgung in Grenzen bei verschiedenen Tieren zu einer Verlängerung der Lebenszeit führt. Wann ist man satt? Im Prinzip ist der menschliche Organismus jedenfalls darauf ausgerichtet, regelmäßig Nahrung zu sich zu nehmen. In welchem Rhythmus und wie viel, das wird vom Gehirn kontrolliert und von verschiedensten Einflussfaktoren gesteuert. Die Natur hat verschiedene Signalschleifen in den menschlichen Organismus eingebaut, die vor allem darauf abzielen, Energie und damit auch Gewichtsverlust zu vermindern. Im Hypothalamus liegt neben einem Hunger auch ein Sättigungszentrum. Die beiden sind trotz ihrer unterschiedlichen Funktion über ein Netz von Botenstoffen miteinander verbunden. Die ersten Sättigungsimpulse sendet der Magen aus, wenn er von der aufgenommenen Nahrung gedehnt wird. Diesen Reiz registrieren Mechanorezeptoren und leiten ihn an das Gehirn weiter. Dass dieses Signal eine wichtige Rolle spielt, zeigt die Tatsache, dass Operationen, die den Magen verkleinern, bisher ein erfolgreiches Mittel sind, um schwerst übergewichtige Menschen dazu zu bringen, weniger zu essen. Über Fasern des Vagus, die den Umfang des Magens anzeigen, signalisiert das im Dünndarm synthetisierte Hormon Cholezystokinin, CCK, dem Gehirn, dass ein Verdauungsprozess im Gang ist. CCK verlangsamt auch die Magenentleerung, falls die enzymatischen Prozesse einem überreichen Nahrungsangebot nicht hinterherkommen. Aufgrund dieser Wirkung fungiert CCK auch als Sättigungshormon. Komplexe Regelkreisläufe. Parallel dazu werden weitere Chemorezeptoren in Darm und Leber aktiviert, welche die Zusammensetzung der Nahrung analysieren. Das Gehirn registriert mit ihrer Hilfe, wie viel Energie gerade aufgenommen wird. Die Signalstärke der Magendehnung allein reicht also nicht. Eine der zentralen Steuergrößen des Stoffwechsels ist der Blutzucker. Er wird über Glukosesensoren im Hypothalamus, in der Bauchspeicheldrüse und in der Leber gemessen. Glukose ist der Brennstoff für die Zellaktivität. Sinkt der Glukosespiegel, bekommen wir Hunger. Je mehr Zucker im Blut kursiert, desto mehr Insulin wird von der Bauchspeicheldrüse in den Blutkreislauf ausgeschüttet, um den Zucker in die Zellen zu schleusen. Einerseits fördert Insulin so die Speicherung von Energie in Muskel- und Fettgewebe, andererseits bindet es aber auch im Hypothalamus an spezifische Rezeptoren und hemmt dort mittelfristig das Hungergefühl, um die Energieaufnahme nicht überhand nehmen zu lassen. Glukosesensoren mit identischen Eigenschaften gibt es ebenso im Bauchhirn. Wahrscheinlich reagieren sie ebenfalls auf den Zuckerspiegel und steuern die lokale Verdauungstätigkeit. Auch die vagalen Sensoren der Darm-Hirn-Achse sprechen auf Glukose an und führen so wahrscheinlich über das Gehirn zu einer Verlangsamung der Magenentleerung. Das Hormon Ghrelin, das in der Magenschleimhaut und in der Bauchspeicheldrüse produziert wird, fördert Hunger. Nach dem Essen sinkt der Spiegel des Peptidhormons ab, was den Wunsch nach Nahrung schwinden lässt. Ebenfalls wichtig ist das Leptin, ein Botenstoff, der über das Ausmaß des Fettdepots die Energiereserven im Körper anzeigt. Je größer die sind, desto mehr Leptin wird ausgeschüttet und dämpft dann über den Hypothalamus ebenfalls das Hungerzentrum. Das Leptin aktiviert dabei auch Nerven des Bauchhirns, weil Fettzellen dicht an seinen Nerven liegen. Hunger und Sättigungsgefühl. Die Nährstoffe der Nahrung werden normalerweise in der ersten Hälfte des Dünndarms resorbiert. Wenn die überfordert ist und große Mengen Nährstoffe den letzten Teil des Dünndarms, das Ileum, erreichen, dann greift die sogenannte Ileumbremse. Botenstoffe führen dann zu einer Verringerung der Nahrungsaufnahme, zur Verlangsamung und zu einem stärkeren Sättigungsgefühl. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, bei Schwerstgewichtigen über operative Eingriffe einen Teil der Nährstoffe direkt in den unteren Dünndarm zu leiten und so eine Gewichtskontrolle zu erreichen. Die appetitsteigernde Wirkung von Cannabis ist bekannt. Cannabisextrakte werden deshalb in der begleitenden Tumortherapie, bei AIDS und in der Palliativmedizin eingesetzt. Rezeptoren für Cannabis gibt es im Bauch wie auch im Kopfhirn. Der Darm verfügt nämlich auch über körpereigene Endocannabinoide. Sie aktivieren Botenstoffe, die im Darm die Wirkung des Sättigungshormons CCK verringern und über die Darm-Hirn-Achse die Ausschüttung von appetitanregenden Botenstoffen aktivieren. Weitere Einflüsse auf Erkrankungen des Bauchhirns werden erforscht. Was macht hungrig? Hunger hat mehr als nur einen Auslöser und mehrere Botenstoffe, die ihn antreiben oder bremsen. Eine Rolle spielt auch die Körpertemperatur, die durch die Außentemperatur beeinflusst wird. Sinkt die Körperwärme ab, versucht der Organismus, sie durch Aufnahme von Nahrung wieder zu erhöhen. Dass weitere Umweltfaktoren eine Rolle spielen können, dafür spricht ein Beispiel aus der Tierwelt. Beim Pinguin wird die Nahrungsaufnahme über die Menge der Proteine kontrolliert, die er verzehrt hat. Denn seine Muskelkraft muss ausreichen, um von der Brutkolonie bis zum Meer und zum nächsten Fisch zu gelangen. In unserer Überflussgesellschaft, in der man rund um die Uhr essen kann, ist echter Hunger seltener geworden. Vermutlich ist das, was wir umgangssprachlich so nennen, eine Mischung aus all diesen Einflussfaktoren. Und häufig ist es vor allem Appetit, ein psychischer Zustand des Verlangens, der durch Sinneswahrnehmungen wie Sehen, Riechen und Schmecken stimuliert wird und durch solche Reize im Gehirn konditioniert, also gezielt ausgelöst werden kann. All you can eat. Wie wir alle von selbst wissen, müssen wir nicht hungrig sein, um essen zu können, und wir können satt werden, ohne Hunger gehabt zu haben. Die meisten Warmblüter machen es wie wir. Sie nutzen das vorhandene Nahrungsangebot um den zu erwartenden Energieaufwand bis zur nächsten Mahlzeit zu decken. Es gibt Mechanismen, die Nahrungsaufnahme regulieren, bevor die Nährstoffe überhaupt vom Körper resorbiert werden. Dazu gehört nicht nur die Dehnung des Magens, sondern zählen auch die Geruchs-, Geschmacks- und Mechanorezeptoren von Mund, Nase und Rachen. In Vorbereitung auf zukünftige Verdauungsarbeit schüttet der Magen schon Säure aus und die Bauchspeicheldrüse ihr Sekret, bevor Nahrungsbrei den Magen erreicht hat. Das ist die sogenannte kephale Phase der Verdauung, die Pavlov zuerst beschrieben hat und in den Konditionierungsexperimenten zu nutzen wusste. Auch hormonelle Veränderungen lassen sich in dieser Phase feststellen. Dieses Phänomen kann man nutzen, wenn man Probanden Nahrung kauen lässt, aber sie daran hindert, sie hinunterzuschlucken. Chew and spit oder sogenanntes Sham-Feeding, Scheinfütterung. Dann können wir Forscher die Säureausschüttung möglichst rein und ohne Nahrungsbeimischungen untersuchen, zum Beispiel unter dem Einfluss von Medikamenten. Ein geniales Experiment des amerikanischen Gastroenterologen Mark Feldman in den 1980er Jahren ging der Frage nach, was eine stärkere Säuresekretion im Magen auslöst: das Kauen, aber nicht Verschlucken einer Mahlzeit, das Bild einer leckeren Mahlzeit, der Geruch einer ebensolchen oder die reine Vorstellung davon. Am Ende siegte die Fantasie. Vermutlich, weil kein Laboressen so lecker schmecken kann wie der Gedanke an das Lieblingsgericht. Suggeriert man unter Hypnose freiwilligen Probanden, dass sie gerade ihr Lieblingsessen zu sich nehmen, sind die Magenreaktionen, die man mit einem Elektrogastrogramm, dem EKG des Magens, aufnehmen kann, völlig andere, als wenn man ihnen ein unappetitliches Essen suggeriert. Aber sehr ähnlich zu den Reaktionen, als wenn sie diese Mahlzeiten tatsächlich essen würden.